الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Ni a vojna, ni a vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im 17. antimilitaristischen Podcast wird es um den Kongress der Informationsstelle Militarisierung, der am 8. und 9. Dezember in Tübingen stattfindet, gehen. Dann werden wir die GEZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und was die macht, genauer betrachten. Und abschließend schauen wir, was durchaus mit der GEZ verbunden ist, zur zivil-militärischen Zusammenarbeit oder kurz ZMZ. Das erste Interview zum Informationsstelle Militarisierungskongress am 8.9. führen wir mit Jürgen, das zweite zur GEZ mit Miri und das dritte zur zivil-militärischen Zusammenarbeit mit Martin. Den 16. antimilitaristischen Podcast beginnen wir mit einem Interview mit Jürgen zum Kongress der Informationsstelle Militarisierung am 8. und 9. Dezember. Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, den gesamten Komplex Aufrüstung mal als Überschrift in den Mittelpunkt zu rücken, weil sich da seit einigen Monaten nochmal in einer ziemlich beschleunigten Art und Weise unglaublich viel tut. Und wir hatten eigentlich dann für uns gedacht, dass wir, sagen wir mal, diesen Rüstungsbereich im engeren Sinne mal tatsächlich auf die Agenda setzen wollen und da uns an die einzelnen Sachen, die da derzeit eigentlich ablaufen, annähern möchten. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Der Kongress selber findet zwar am 8. und 9. Dezember in Tübingen statt. Wir fangen aber traditionell immer am Freitag davor an, also am 7. Dezember, und zwar immer an einem anderen Ort, nämlich der Schenkstraße 6 im Hausprojekt in der Hausbar. Da gibt es immer für diejenigen, die gerade von weiter anreisen und das dann am nächsten Morgen eh zu knapp würde, gibt es so eine muntere Auftaktveranstaltung, wo man eher ein bisschen zum Quatschen und Bier trinken und mit ein paar eher lustigeren Beiträgen den Kongress eigentlich eröffnen wollen, gerade weil, sagen wir mal, die folgenden zwei Tage ja eher, sagen wir mal, mit ernüchternderen Themen irgendwie eingestopft sind, haben wir dann eigentlich da immer diesen Freitag vorgeschalten, bevor wir dann eben Samstag und Sonntag uns dem Ernst der Sache sozusagen dann widmen. Das Thema ist Deutschlands Aufrüstung an allen Fronten, auf allen Ebenen, mit einem Ausrufezeichen. Wie kommt das? Es hört sich so nach Back to the Roots an. Ja, tatsächlich ist es ein bisschen Back to the Roots. Also viel von dem, was gerade an, ja, kann man fast schon sagen, spektakulär neuen Rüstungsanstrengungen seitens der Bundeswehr und mit voller Deckung natürlich der Bundesregierung unternommen wird, wird ja begründet eigentlich dann über das zunehmende konflikthafte Verhältnis zu Russland und damit, sagen wir mal, in diesem Sinne Back to the Roots in Richtung so von dem neuen Kalten Krieg. Das ist eine Stichwort, wo das eigentlich zutreffen könnte. Das zweite ist Back to the Roots. Wir haben einen Komplex beschlossen, in den Kongress mit aufzunehmen, den wir als Gegenkonversion bezeichnet haben. Also Konversion ist ja eigentlich eine friedenspolitische Forderung, nämlich die Umwidmung von militärischen Landschaften oder Betrieben in zivile Nutzung sozusagen. Und was wir jetzt eben gerade erleben, ist genau das Gegenteil, dass eigentlich zivile Ecken, gerade auch Landschaften, zum Teil jetzt systematisch wieder militarisiert werden und in militärische Logiken wieder entweder neu oder rücküberführt werden. Insofern ist auch das wieder so ein bisschen back to the roots. Und vielleicht im dritten Bereich, back to the roots, ist ganz, ganz konkret das Geld. Also wir nähern uns eigentlich dann wieder den absoluten Spitzen von Ausgabenleveln an, wie man sie vielleicht im Kalten Krieg mal hatte, aber in jüngster Zeit eigentlich so noch nicht gekannt hatte. Also da haben wir sozusagen eine reaktionäre Entwicklung auf verschiedensten Ebenen, die sich um diesen Aufrüstung- und Rüstungsbegriff tatsächlich so rumgruppiert. Und durch ein paar Dokumente der Bundeswehr, die dieses Jahr verabschiedet worden sind, vor allem die sogenannte Konzeption der Bundeswehr und das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das Fähigkeitsprofil ist recht frisch vom September diesen Jahres, ist eigentlich jetzt auch ein bisschen der Fahrplan klarer, wohin das alles gehen soll. Das heißt, das wollen wir dann eben auf dem Kongress dann auch ein bisschen genauer ausbreiten. Und mit dieser Konversion, also dass eben abgerüstet wird, also militärische Fabriken zum Beispiel Töpfe produzieren anstelle von Waffen. Mit solchen Beispielen soll der etwas lockere Auftakt beginnen. Was ist das genau? Da muss ich tatsächlich sagen, weiß ich auch nicht ganz genau Bescheid, das ist aber auch Sinn der Sache, weil ich mich selber und wir insgesamt uns da ein bisschen überraschen lassen wollen. Das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so hilfreich, wenn ich da genauer sagen würde, was passiert, weil das lebt ja auch ein bisschen davon, dass der Gag dann erhalten bleibt, was da die einzelnen Leute vorbereitet haben. Da will ich also eigentlich eher nicht spoilern, sonst irgendwie, also ein Witz, der im Vorhinein erzählt wurde, ist, glaube ich, irgendwie schon ein bisschen schal. Ich hoffe, dass wir da eher einfach dann einen lustigen Abend haben. Und dann am Samstag kommt dann, so sagtest du, so ein bisschen der ernste Teil, in Anführungszeichen, ne? Genau. Das fängt dann an tatsächlich mit ein bisschen einer Einführung oder einem Versuch von einer Einführung in diese ganz wesentlichen neuen Dokumente der Bundeswehr, die eigentlich, sagen wir mal, jetzt so einen Rüstungsfahrplan ausbreiten, inklusive dann eben auch ein Preisschild da dran kleben. Das ist eigentlich das in Anführungszeichen Spannende, was in den neuen Dokumenten dran ist, dass eigentlich recht detailliert jetzt auch mal Kosten auf dem Tisch liegen. Und da auch tatsächlich dann große Rüstungsprojekte aus- und aufgerufen werden. Den Anfang machen da von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr Tobias Pflüger und Andrea Seifert, die da diesen Rüstungskomplex in Deutschland mal auf dieser Ebene anpacken. Dann wollten wir in einem zweiten Panel, das fängt dann 14.15 Uhr an und geht 1,5 Stunden, konkrete Rüstungsprojekte mal im IT-Bereich und bei der Polizei angucken. Christoph Mareschka und Martin Kirsch machen das. Vor allem im Polizeibereich, das ist ein bisschen unterm Radar gelaufen, jetzt eigentlich auch für viele Antimilitaristen, ist unglaublich viel passiert, wo ich das die ersten Male gesehen habe, was sich da eigentlich tut an militärischer Bewaffnung von Polizei, habe ich selber gedacht, irgendwie, dass ich es kaum glaube. Deswegen haben wir dann das beschlossen. Im nächsten Vortrag wollten wir dann auf den ganzen Atomkomplex nochmal eingehen, weil sich da, wer das ein bisschen verfolgt hat, ja auch womöglich mit der anstehenden Kündigung des Vertrags zum Verbot von Mittelstreckenraketen potenziell zumindest unglaublich viel tun könnte in den nächsten 1-2 Jahren. Das macht Claudia Heidt. Und den Abschluss zum Samstag machen dann ab 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr ich selber, also Jürgen Wagner und Marius Pletsch, zu den ganzen EU-Komponenten, die gerade über das Stichwort PESCO in den letzten 12 Monaten eigentlich ein recht enges Rüstungskorsett geschmiedet wurde, um einen europäischen Rüstungskomplex unter deutsch-französischer Führung aufzubauen. Das wollten wir sozusagen im Abendvortrag dann ein bisschen näher beleuchten. Und am Sonntag dann eben geht es um 10 Uhr dann los mit Tobias Pflüger, und diesem ersten Gegenkonversionsthema, was wir uns vorgenommen haben, nämlich die ganzen Versuche wieder, die, ja, sagen wir mal, Infrastruktur im weiteren Sinne an militärische Notwendigkeiten in Anführungszeichen anzupassen. Also die kompletten Straßen, Schienenverkehr etc. auf eine schnelle Verlegefähigkeit Richtung Osteuropa von Truppen zu trimmen. Und da ist ja dann jetzt im Sommer diesen Jahres mit dem Beschluss der NATO ein Logistikzentrum in Ulm errichten zu wollen, eine wichtige Weichenstellung gefallen, die auf so eine flächendeckende Nutzbarmachung ziviler Infrastruktur für NATO-Militärkonvois, Übungen, aber im Extremfall sogar dann Militäreinsätze abzielt. Und im zweiten Panel am Sonntag wird Alexander Kleis dann auf direkte Wiederaneignungsprojekte von Flächen durch das Militär eingehen. Also über viele Jahre wurden ja eigentlich Kasernen, Liegenschaften der Bundeswehr etc. tendenziell eher geschlossen und es wurden weniger. Dieser Trend ist zu Ende, kann man wohl sagen. Im jüngsten Koalitionsvertrag wurde explizit das erste Mal wieder seit vielen, vielen Jahren reingeschrieben, dass es jetzt wieder um eine Neuaneignung und einen Ausbau von Liegenschaften gehen würde. Und da wird Alexander dann auf die einzelnen, auf einige ausgewählte Beispiele eingehen, die davon jetzt schon betroffen sind. Und so am Ende vom Kongress wollten wir dann einige Initiativen zu Wort kommen lassen, die aktuell versuchen vor Ort, bundesweit, wie auch immer, Widerstand gegen diesen neuen Rüstungsschub ein bisschen zu organisieren. Am Samstag, da sprecht ihr zuallererst vom Rüstungsfieber im Endeffekt. Also hat das solche Dimensionen jetzt, die Aufrüstung der Bundeswehr, dass von einem Fieber schon gesprochen wird? Also ist das eure Einschätzung davon, wie die Rüstungsausgaben gerade steigen? Ja, also tatsächlich, das interessante Phänomen ist ja, dass die Medien nicht müde werden zu behaupten, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden, was schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit entspricht. Also der Anstieg des Haushalts der Bundeswehr war relativ krass seit 2000, von etwa 23 Milliarden. Jetzt ist der neue Haushalt für 2019 auf 43 Milliarden festgelegt worden. Also ein wirklich dramatischer Anstieg. Aber das dicke Ende kommt jetzt eben noch mit diesem Fähigkeitsprofil, was ich vorhin schon angesprochen habe. Soll der Etat der Bundeswehr bis 2025 dann auf 60 Milliarden steigen. Das heißt jährlich nochmal etwa 20 Milliarden obendrauf satteln. Und das sind natürlich Gelder, wenn man die berühmte schwarze Null auch im Kopf hat, die anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir reden, verglichen zum Jahr 2000, würden wir dann ja tatsächlich über eine Verdreifachung der Rüstungsausgaben reden. Das ist, glaube ich, dann schon eine Dimension, wo aus unserer Warte der Begriff des Rüstungsfiebers leider Gottes eben durchaus angemessen ist. Und das sind eben aber auch Gelder, die dann auch konkret in Rüstungsprojekte, vor allem natürlich mit Blick auf Russland, überführt werden sollen. Und dann danach in dem Panel sprecht ihr über Rüstungsprojekte im IT-Bereich und bei der Polizei. Ist das auch eine Reaktion auf den G20 und was sich da an Hochrüstung der Polizei gezeigt hat? Das ist ein Ergebnis davon tatsächlich. Gerade Martin, der den Polizeiteil machen wird, hat da ja ganz wesentlich sich dann im Zuge von G20 schon mit beschäftigt gehabt. Es geht aber auch natürlich noch drüber raus. Wir haben diese Polizeigesetze etc. pp. Da spannt sich gerade wirklich nochmal ein riesen neues Feld auf, wo man allmählich dann tatsächlich von einer militarisierten Polizei sprechen kann. Und der zweite Bereich ist eben dieser ganze IT-Aufrüstungsbereich. Wir haben inzwischen ja ein eigenes Cyberkommando der Bundeswehr. Wir haben seit etwa, ja sagen wir mal, seit ein paar Monaten wird ein riesiges Theater um den Begriff der künstlichen Intelligenz veranstaltet, wo Milliardenbeträge jetzt in eine auch dann militärische Nutzbarmachung des Feldes künstlicher Intelligenz gerade gesteckt werden, wo wir unter anderem jetzt gerade tatsächlich in Tübingen sogar vor Ort eines der Prestige- und Pilotprojekte haben, die dann auch wiederum in eine militarisierte Forschung übergehen etc., weswegen wir da irgendwie auch gesagt haben, wollen wir einen eigenen Beitrag dazu dann auf dem Kongress haben. Wie muss sich das Mensch vorstellen? Also sind dann da 150 Leute oder 200 und wer ist dann da auf eurer Konferenz eigentlich? Ja, meistens sind so um die 100, 120, am Sonntagmorgen traditionell immer ein bisschen weniger. Von Besuchern, Besucherinnen ist es, sagen wir mal, ein Drittel etwa sind aus Tübingen, ein Drittel kommt aus der näheren Umgebung, sagen wir mal Baden-Württemberg und ein Drittel kommt aus allen möglichen Ecken sozusagen Deutschlands angereist, also ein eher buntes Häufchen, was auch zeigt, dass es kein reiner lokaler Kongress mehr, sondern halt auch ein Stück weit natürlich einer von mehreren Orten, wo auch Friedensbewegung sich trifft und versucht irgendwie sich auf den Stand der Dinge zu bringen. Was würdest du noch ergänzen wollen? Dass ich mich freue, wenn irgendwie möglichst viele Leute kommen. Ort vielleicht noch. Also der Freitag, wie gesagt, fängt an um 19 Uhr mit freier Küche auch. Und in der Schellingstraße, das ist Schellingstraße 6 in Tübingen. Und am Samstag geht's los um 12 Uhr in Tübingen im sogenannten Schlatterhaus. Das ist in der Österbergstraße 2. Vom Kongress der Informationsstelle Militarisierung kommen wir zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, auch kurz GIZ genannt. Und hier berichtet uns Miri im folgenden Interview. Ich habe vor einiger Zeit ein Praktikum bei der EMI gemacht und da habe ich mich mit der GIZ beschäftigt. Das Außenbild der GIZ ist ja eigentlich sehr positiv, dass es Brunnen bauen würde oder sonst wie, also eine Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist und diese Zusammenarbeit ja sinnvoll ist, also den Ländern in einer sogenannten dritten Welt was bringen würde. Aber wie sieht denn das genau aus? Die GIZ ist ja die Durchführungsorganisation für die deutsche Entwicklungshilfe und Entwicklungshilfe ist ja was, was in der Bevölkerung eher positiv gesehen wird. Also dass man Entwicklungshilfe an sich kritisieren kann, ist ja klar, aber die GIZ an sich ist auch kritikwürdig auf jeden Fall. Schon allein, wie die arbeiten, die gibt es ja noch gar nicht so lange, die gibt es seit 2010, davor gab es andere Entwicklungshilfeorganisationen in Deutschland und seit 2011 haben sie bereits eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr und sie werden zum Beispiel auch bezahlt vom Bundesministerium für Verteidigung teilweise. Was hat das mit internationaler Zusammenarbeit eigentlich zu tun? Das Verteidigungsministerium macht ja viele Sachen im Ausland, also in verschiedenen Staaten und da dachten die wohl, dass sie sich ganz gut ergänzen könnten. Also einerseits profitiert die GIZ in Staaten, in denen auch die Bundeswehr aktiv ist, von der Infrastruktur der Bundeswehr. Die können dann zum Beispiel Sport treiben in den Bundeswehrlagern oder sie können auch zum Beispiel die Hubschrauber nutzen, sich rumfliegen lassen und sich eskortieren lassen. Und andererseits profitiert die Bundeswehr von dem Know-how der GIZ, die ja teilweise schon länger an verschiedenen Orten aktiv sind und die teilen dann ihre Informationen mit. Das war früher überhaupt nicht üblich, dass Entwicklungshilfe und mit dem Sicherheitssektor irgendwas zu tun hatte. Und das wird so, ich weiß nicht, in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr. Also seit 2011 hat die GIZ auch mit dem Verteidigungsministerium eine Kooperationsvereinbarung. Das heißt, es läuft ganz offiziell, was die da machen. Und es ist auch tatsächlich so, die wollen immer mehr auch in den gleichen Gebieten sich bündeln, ihre Arbeit. Sie behaupten, dass irgendwie Entwicklung nur mit Sicherheit möglich wäre und Sicherheit wäre nur militärisch herzustellen, so ungefähr, ne? Genau, ja. Das ist eben was, wovon sich früher die Entwicklungshilfe ganz arg distanziert hat. Die haben eben gemeint, mit dem Militär können wir gar nichts zu tun haben. Wir spielen ja unser Vertrauen in den sogenannten Partnerländern. Heutzutage wird es ganz anders gesehen und es wird immer von vernetzter Sicherheit gesprochen, weil quasi das Know-how von eben Bereichen wie zum Beispiel der Entwicklungshilfe dann auch im Sicherheitssektor immer mehr eine Rolle spielt. Also das ist so eine Form von der Verwischung, was militärische Intervention ist und was Entwicklungshilfe ist, so ungefähr, oder? Natürlich gibt es da einige kritische Stimmen. Also zum Beispiel gab es immer wieder die Sorge, die geäußert wurde, dass es unklar ist, wer jetzt zu Entwicklungshilfeorganisationen gehört und wer zu Militär, dass dadurch auch die Sicherheitslage für die Mitglieder von Entwicklungshilfeorganisationen in den sogenannten Partnerländern schwieriger wird, weil natürlich, es ist ja eigentlich was anderes. Also wenn ich jetzt einem Militär gegenüberstehe oder eben eine Person, die nur in Anführungsstrichen Entwicklungshilfe leisten will. Wieso brauchen Entwicklungshelferinnen deutsches Militär oder eine Kooperation mit dem deutschen Verteidigungsministerium, wenn sie in irgendeinem Land in Afrika sind? Ich glaube, es ist vielmehr so, dass das Verteidigungsministerium das Wissen von den Entwicklungshelferinnen braucht oder haben möchte oder vielleicht eben auch denen ihre weiße Weste. Also die stellen auch ihre Einsätze immer mehr als humanitär dar und ich glaube, da hilft so eine Kooperation schon auch. Also ich weiß nicht genau, für die GIZ eben dann natürlich solche Vorteile, wie dass sie die Infrastruktur in den Feldlagern nutzen können oder dass sie auch bei Ausbildungen von der Bundeswehr teilnehmen können zum Beispiel oder eben vor allem wahrscheinlich, dass sie auch die Transportmittel der Bundeswehr in den Ländern nutzen können im Vordergrund. Aber ich denke, das Interesse liegt eher auf der Seite des Verteidigungsministeriums, diese Kooperation einzugehen. Du sprichst von der Weißen Weste, die die Bundeswehr dann bei Auslandseinsätzen sich durch die Kooperation mit der GIZ anziehen möchte. Ist das dieselbe Art und Weise, wie diese ganzen Programme dann heißen, dass also dann sowas wie From Barriers to Bridges und ein Projekt heißt und dann aber es um Grenzprogramm geht, was ja genau das Gegenteil eigentlich ist wahrscheinlich, dass es eher um Errichten von Barrieren geht? Genau, es wird ja eben immer von Partnerländern gesprochen und dass man da auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Und es sind eben viele von diesen Projekten sind auch GIZ-Projekte, also keine Projekte der Bundeswehr, sondern eben Projekte von der Hilfsorganisation. Und es klingt natürlich gut, wenn die dann sagen, sie wollen sich da jetzt gegen Menschenschmuggel engagieren und sie wollen Geflüchteten irgendwie helfen oder flüchtenden Leuten dann. Das klingt ja toll, da kann ja eigentlich niemand was dagegen sagen. Und dass tatsächlich diese Projekte eigentlich dazu dienen, es schwieriger zu machen, Grenzen zu überqueren, indem einerseits die Grenzposten aufgebaut werden, andererseits die Grenzbeamten und Grenzbeamtinnen ausgebildet werden, insofern, dass sie dann auch gerade daraufhin trainiert werden, eben Leute nicht mehr einfach so durchzulassen und indem eben auch diese Biometrisierung vorangetrieben wird. Und das kann man natürlich alles so begründen, dass es eigentlich humanitäre Gründe hat. Wenn man dann sagt, die Leute brauchen alle einen biometrischen Reisepass, dann kann man das natürlich begründen, indem man sagt, um eben Identitäten sicher festzustellen, falls es irgendwie um Menschenschmuggel geht oder so. Aber natürlich kann so ein biometrischer Reisepass vor allem dafür sorgen, dass Leute, wenn sie zum Beispiel nach Europa gekommen sind, schnell wieder abgeschoben werden. Das ist ziemlich schwierig und auch diese ganze Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Dieser Bundeshaushalt ist ja auch relativ groß, also nennt sich das zum Beispiel in deinem Text Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung und da geht es dann gleich um sowas wie 130 Millionen Euro. Das ist aber ein Haushaltstitel, der wird nicht nur an die GIZ ausgezahlt, sondern eben an verschiedene Partner, zum Beispiel eben dann an die GIZ, aber auch an zum Beispiel die Bundeswehr. Also das ist eben einfach dieser Ertüchtigungstitel. Aber ich finde es einfach spannend, dass eine Entwicklungshilfeorganisation aus so einem Titel bezahlt werden kann. In welchen Ländern ist dann genau die GIZ mit diesen tollen Programmen aktiv? Die GIZ ist weltweit aktiv und diese Programme, von denen wir jetzt vorhin gesprochen haben, die sind in verschiedenen afrikanischen Staaten, werden die durchgeführt. Es gibt eben einerseits das Programm bei der Migration Management, das wie der Titel schon sagt, das sich damit beschäftigt, Migrationskontrolle zu betreiben. Das findet im Horn von Afrika statt. Und andererseits zum Beispiel das Polizeiprogramm Afrika, das in Westafrika stattfindet. Genauso wie Unterstützung des Grenzprogramms der Afrikanischen Union findet so eigentlich in sehr vielen afrikanischen Staaten statt. Da geht es eben um Grenzdemarkierung. Und scheinbar werden auch so Grenzstationen dergleichen eingerichtet von der GIZ. Wo findet sowas statt? Es sind einige Grenzstationen eingerichtet worden und so wurden in Niger, dem wichtigsten Transitland, 11 Grenzstationen wurden errichtet im Rahmen von dem Polizeiprogramm Afrika. Die GIZ ist in Westafrika aktiv, in Niger und am Horn von Afrika oder auch noch in anderen Gegenden. Wie gesagt, die GIZ ist ja weltweit aktiv und man merkt schon so, dass es sich in verschiedenen Ländern bündelt oder dass es da stärker ist, eben in Ländern, in denen auch die Bundeswehr aktiv ist, kann man schon eine Häufung von GIZ-Projekten beobachten. Eigentlich gibt es in fast jedem Land, würde ich sagen, Projekte. Also es sind ganz unterschiedliche Projekte, die sie da machen natürlich. Die haben da auch eigentlich eine ganz gute interaktive Karte, wo man dann genau sehen kann, wo sie was machen. Allerdings ist es nicht so einfach, das rauszufinden, welches Projekt jetzt ganz genau wo es stattfindet. Und wo geht es um Ertüchtigung, also Ausbildung von Militär oder Polizei bzw. Migrationsabwehr insbesondere? Ja, und ganz viel Geld wird ausgegeben in Niger. Das ist das wichtigste Transitland für Migrantinnen und Migranten, wenn sie nach Nordafrika wollen. Und aber eben auch in Nigeria zum Beispiel wird hier viel Geld ausgegeben und viele Projekte sind oft eben so Regionalprojekte, die in verschiedenen Staaten stattfinden. Und was eben interessant ist, ist, dass sie bis 2016 auch mit dem Südsudan zusammengearbeitet haben. Da gab es sehr viel Kritik, weil nicht sichergestellt werden konnte, dass die Ausbildung, die dann eben zum Beispiel Polizistinnen erhalten haben dort, dass dieses Wissen, das sie erhalten haben, dann nicht am Ende eigentlich der Diktatur zugutekommt. Das ist jetzt eben aber seit 2016 ausgesetzt wieder. Und gibt es so absurde Titel in deinem Text wie Better Migration Management? Was ist das für ein Vorhaben? Das Better Migration Management ist eigentlich eine sehr, sehr große Sache. Das ist ein Projekt, das im Rahmen des Khartoum-Prozesses stattfindet und das wird von der GIZ gemanagt. Da machen noch einige andere Organisationen und Staaten mit. Und die GIZ, die koordiniert das Ganze und findet in Djibouti, Äthiopien, Eritrea, Kenia, auch im Südsudan, im Sudan, Somalia und Uganda statt. Und da geht es eben, das ist eines dieser Projekte, die sich offiziell gegen Menschenhandel richten und gegen Schleusertum. Und da erklären die dann auch, sie wollen unbedingt die Rechte von Migrantinnen und Migranten stärken. Aber das ist auch stark in die Kritik geraten, eben wegen dieser Zusammenarbeit mit dem Südsudan und andererseits, weil eine Zeit lang im Gespräch war, dass es im Moment nicht wirklich klar, ob das durchgeführt wird oder nicht. Da gibt es verschiedene Informationen aus verschiedenen Quellen dazu, dass sie da zum Beispiel auch für die Migrantinnen Reception Center einrichten wollten, die auch Zellen beinhalten. Und das klingt dann irgendwie nicht so arg nach Rechte von Migrantinnen stärken, wenn sie die dann eigentlich einknasten wollen. Bei so Staaten wie Eritrea, da denkt man ja auch nicht direkt an Menschenrechte, ne? Genau, ja. Das ist. Einige dieser Partner sind recht fraglich und eben was ein Kritikpunkt ist, der eben auch immer wieder aufkommt, ist, dass solche Zusammenarbeiten in Kauf genommen werden, um eben Grenzen dicht zu machen. Ist es jetzt eigentlich so, dass die GIZ genauso sich immer mehr von so Menschenrechten und sonstigen humanitären Ballast befreit, genauso wie auch sonst die internationale Politik oder die Politik der EU? Offiziell nicht. Also offiziell beteuern sie immer wieder, wie wichtig es ist. Zum Beispiel auf solche Kritiken antworten sie dann auch immer, dass sie mit dem Do-No-Harm-Ansatz arbeiten, also dass sie eben nicht mit Organisationen, die Menschenrechtssetzungen begehen, zusammenarbeiten würden. Aber man sieht ja, es ist tatsächlich eigentlich doch nicht wirklich so. Also sie arbeiten zumindest mit Staaten zusammen, die halt einfach Diktaturen sind. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sie sich auch offiziell immer mehr auf Geflüchtete oder flüchtende Leute fokussieren. Und zwar heißt es dann immer irgendwie, es ginge um Fluchtursachenbekämpfung, aber auch in der Sprache, die sie nach außen verwenden, wird teilweise klar, dass es auch darum geht, dass weniger Flüchtende auch nach Europa kommen, das zu verhindern. Und das ist ja eigentlich nichts, was klassische Entwicklungshilfe machen sollte. Wir hatten es ja jetzt auf deinen Text bezogen. Das ist eigentlich so ein Vorschau. Kommt dann im Ausdruck im Februar mit rein. Die GIZ hat sich auf eine zivil-militärische Zusammenarbeit im Ausland eingelassen, aber was ist die zivil-militärische Zusammenarbeit insgesamt und wo ist sie verortet? Wo gibt es eine Kaserne, wo insbesondere diese zivil-militärische Zusammenarbeit erarbeitet und koordiniert wird? Hierzu ein Interview mit Martin. Das Zentrum zivil-militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr hat jetzt vom 9. bis 16.11. eine Übung ausgerichtet mit 300 internationalen Militärs aus 22 Staaten und 160 zivilen Beteiligten und haben eine Woche lang in Norddeutschland die zivil-militärische Zusammenarbeit für Auslandseinsätze geübt. Sind da in der Region rumgefahren zu verschiedenen Orten und da haben dann zivile Darsteller, die da eine Rolle bekommen hatten für diese Übung, dann verschiedene Szenarien gespielt, mit denen die Militärs in dieser Übung dann entsprechend umgehen mussten. Ist zwischen dieser Übung, dieser Joint Cooperation Übung der NATO, ist da ein Zusammenhang zu dieser Trident Junction Übung in Skandinavien? Diese Trident Juncture Übung hat ja jetzt auch Anfang November in Norwegen vor allem stattgefunden und da waren auch an die 10.000 deutsche Soldaten beteiligt, weil die Übung unter anderem genutzt wurde, um die schnelle Eingreiftruppe der NATO, die im nächsten Jahr von Deutschland gestellt wird, zu trainieren und mit der zu üben. Und das Trainingsszenario, diese Joint Cooperation Übung, die jetzt da in Norddeutschland stattgefunden hat, die spielt auch in einem fiktiven skandinavischen Land, was sich aber von dem Übungsszenario eher anhört, als ob das in der Ostukraine oder im Baltikum sozusagen die Horrorvision der NATO, ein Überfall von Russland auf das Baltikum, stattfinden würde. Und das passt sozusagen da schon ganz gut zusammen. Und auch in dieser Übung ist das Szenario so, dass die CIMIC-Soldaten, also für die zivil-militärische Zusammenarbeit, die da üben, im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Was genau macht dann diese zivil-militärischen Bundeswehrsoldaten 2019? Was ist da besonders dann? Das Zentrum für zivil-militärische Zusammenarbeit, die machen diese zivil-militärische Zusammenarbeit halt vor allem für die Auslandseinsätze schon seit 2003 und sind jetzt in den letzten Jahren aber auf einem Kurs der Internationalisierung gewesen. Also die machen Ausbildung für CIMIC-Soldaten in den verschiedensten NATO-Staaten. Die meisten Ausbildungen finden auf Englisch statt und auch diese Joint Cooperation Übung ist halt komplett international aufgestellt mit Beteiligten aus 22 NATO- und EU-Staaten und auch mit denen gemeinsam vorbereitet und ausgewertet. Und Ende 2019 soll dieses Zentrum zivil-militärische Zusammenarbeit dann so ausgebaut sein, dass es ein Multinational CIMIC Command wird, also für multinationale Einsätze sowohl im EU- als auch NATO-Rahmen für diesen CIMIC-Bereich, für die zivil-militärische Zusammenarbeit im Ausland sozusagen, die Ausbildungs- und Führungsstelle stellt. Und das Ganze ist dann in Nienburg und dort fand jetzt vom 9. bis 16. November auch diese, ist das ein Manöver? Ja schon, dieses Übungsmanöver statt, oder? Jetzt bin ich in dem Militärsprech auch nicht im Detail firm. Ich glaube, beim Manöver, dann geht es noch mehr darum, dass da auch geschossen wird und sowas. Das passiert ja in diesem CIMIC-Bereich eher weniger. Aber genau, die sind nicht nur in der Kaserne unterwegs gewesen, sondern die haben sich quasi die ganze Region als Übungsgebiet unter den Nagel gerissen. Also im Landkreis Nienburg, wo das Zentrum auch ist, und im Landkreis Verden. Und im Nordwesten der Region Hannover, also eigentlich komplett in der gesamten Region zwischen Hannover und Bremen, haben sie ihr Einsatzgebiet aufgespannt und dann da vor Ort verschiedenste Szenarien geübt. Die Soldaten sind in ihren Militär-Pickups durch die Gegend gefahren und sind dann zum Beispiel bei einer Übung vorbeigekommen, wo das vorher für diesen Gesamtrahmen koordiniert war, dass auf einem THW-Übungsgelände gerade das THW und die Feuerwehr und die Polizei und Rettungskräfte zusammen üben und dann halt die Soldaten da auftauchen und das im Rahmen ihres Übungsszenarios begutachten sollen. Das wurde dann so gedreht, dass die Soldaten gucken sollen, ob es vielleicht eine Sabotage gegeben hat, weswegen das Zugunglück, was da geübt wurde, überhaupt stattgefunden hat und welche Auswirkungen dieses Zugunglück auf die möglichen Truppenverlegungen hat. So kommt dann ein Zugunglück und eine Kooperation zwischen Polizei, DRK, etc. zustande. Die zivilen Organisationen richten sozusagen eine Übung aus, die sie eh machen würden, besprechen das aber vorher mit der Bundeswehr, dass das genau in den Übungszeitraum von der Bundeswehr fällt und spielen dann genau die Verbindung, die zivil-militärische Zusammenarbeit ja beinhaltet, dass die Rettungskräfte und die Polizei da ihre Arbeit machen und das Militär da aber vor Ort ist und sich sozusagen ihr eigenes Lagebild macht von der Situation und das in ihre militärische Einschätzung von dem, was passiert, halt dann entsprechend integrieren kann. Sind dann diese Polizisten, DRK-Angestellte, THW-Leute und so weiter, sind das diese 160 zivilen Übungsbeteiligten oder sind das dann nochmal andere? Nee, genau, es sind sozusagen rund 300 Soldaten aus NATO- und EU-Staaten aus verschiedensten und diese 160 zivilen Beteiligten, davon sind 60 ungefähr, die sozusagen stärker in die Übung eingebunden sind und über die ganze Woche in dem Übungsgeschehen eine Rolle spielen. Und dann sind 100 sogenannte zivile Statistinnen und Statisten, die dann genau für so ein Szenario wie für diese Übung da auftauchen. Oder ein anderes Szenario ist, dass die Johanniter Unfallhilfe ein Dutzend zivile Statistinnen stellt und dann eine Anti-NATO-Demonstration spielt, mit der die Soldaten quasi aufnehmen müssen, dass sie stattfindet, das weitermelden und mit den Demonstrantinnen ins Gespräch kommen, um sie nicht vielleicht dann doch zu beruhigen sozusagen. Wo du ja eigentlich überall keine Soldaten für brauchst, ne? Nee, da bräuchte man erstmal, wenn man das sozusagen sich hier vor Ort vorstellt, keinerlei Soldaten und die nutzen aber sozusagen die ganzen zivilen Institutionen in dem Fall gerade hier nur für ihre Übung, wo sie ja eh einen Militäreinsatz üben und dann in diesem Militäreinsatz ja sozusagen ein Bild von der zivilen Lage brauchen. Also wie tickt die Zivilbevölkerung, was ist in den zivilen Institutionen los? Und genau das ist ja die Kernaufgabe dieser CIMIC-Soldaten, dass die halt rausfahren und sich mit lokalen Bürgermeistern und in den Einsätzen mit UN-Leuten oder auch mit irgendeinem Dorfältesten oder irgendeiner Ratsversammlung oder irgendwo zusammensetzen und mit denen im Kontakt sind, um sozusagen genau dann die Informationen aus dem zivilen Bereich in ihr militärisches Lagebild und in ihr militärisches Vorgehen zu integrieren. Heißt das, die Bundeswehr versucht mit diesen zivilen Militärzusammenarbeitskommandos oder diesen CIMIC-Kommandos dann einzusickern in Zivile? Na, ich glaube, man muss das ein bisschen auseinandersortieren zwischen den Auslandseinsätzen und dem, was hier im Inland passiert. Also diesen zivil-militärischen Zusammenarbeitsbereich gibt es da ja an beiden Enden. Und im Inland sieht es dann eher so aus, dass die Bundeswehr halt in den Katastrophenstäben sitzt und sozusagen auf der Ebene immer einen Kontakt zu den lokalen Behörden behält und dann von Hochwasser bis G20-Gipfel sozusagen ihre Unterstützung anbietet. Und im Auslandseinsatz läuft es ein bisschen anders, dass die dann zum Beispiel in Afghanistan halt losfahren und Orte auschecken, wo ein Brunnen gebaut wird, eine Schule gebaut wird, sozusagen als Goodie für die Bevölkerung, um die auf die Seite der NATO zu ziehen und aber umgekehrt sozusagen auch immer dafür da sind, ein Ohr an der Bevölkerung zu haben, um Bewegungen in der Bevölkerung zu verstehen und damit entsprechend dann planen zu können. Es ist auch so eine Art von Ausspitzelung, Aushorchen schon dabei. Wenn man es auf den Einsatz in Afghanistan bezieht und in die Aufstandsbekämpfungsstrategie da, dann ist es ganz klar, dass sozusagen einmal darum geht, die Bevölkerung dazu bewegen, sich wohlgesonnen zur NATO zu stellen und aber immer sozusagen auch mit einem Aufklärungsaspekt sozusagen Informationen zu bekommen, die sie über Drohnen und Ferngläser und so militärische Aufklärung nicht bekommen, sondern wo sie einen Kontakt zur Bevölkerung brauchen. Und diese Übung, da haben sich jetzt 22 Länder beteiligt. Da war auch so ein Land wie Armenien dabei. Das verwundert mich etwas. Das hat mich auch am Anfang gewundert. Ich glaube, es lässt sich so rum erklären, dass genau da vor allem NATO- und EU-Staaten gemeinsam geübt haben und die aber in diesen Auslandseinsätzen, zum Beispiel in Afghanistan, Armenien auch ein Armeekontingent zur Verfügung stellt und die da eh in Afghanistan zusammenarbeiten. Und das quasi im Rahmen des Austausches und auch in gemeinsamer Vorbereitung auf solche Einsätze dann auch immer mal wieder bei solchen Übungen internationale Partner mit einbezogen werden. Also es hat nichts mit einer NATO-Osterweiterung zu tun? Das wäre jetzt eine Spekulation, die man in den Ring werfen kann, aber da würde ich jetzt nicht als erstes von ausgehen. Okay. Diese ZMZ, also diese zivil-militärische Zusammenarbeit bei der Bundeswehr, die hat sich ja auch aufgrund von Auslandseinsätzen überhaupt erst gegründet. Genau, 2003 im Rahmen des SFOR-Einsatzes in Bosnien-Herzegowina hat die Bundeswehr gesagt, sie brauchen eben genau dieses Verbindungselement zwischen ihren militärischen Strukturen und internationalen Institutionen wie der UNO und den Unterorganisationen wie UNHCR und so weiter und der lokalen Verwaltung da vor Ort und haben dann so ein erstes CIMIC-Bataillon eingerichtet, was halt genau dafür da ist, gezielt dafür ausgebildet ist, diesen Kontakt zu halten und dieses Verbindungsglied zwischen den zivilen Institutionen und den militärischen Gremien herzustellen und aber alles natürlich nicht aus der Perspektive und in dem Sinne der zivilen Gremien, sondern immer aus einer militärischen Perspektive und mit einem militärischen Hintergedanken. Die größere Schleife ist, dass auf dem Balkan und in Afghanistan, jetzt in Mali, zeigt sich das, dass die Form der Einsätze sich ja verändert haben. Im Kalten Krieg haben die Militärs noch mit einem leeren Schlachtfeld kalkuliert, wo dann beim Zusammentreffen der Armeen zwischen Ost- und Westblock quasi die Schlachtfelder von der Bevölkerung evakuiert sind und sie da ihre Truppen durch die Gegend bewegen. In diesen aktuellen internationalen Einsätzen bewegen sich die Soldaten ja aber inmitten der Bevölkerung und müssen deswegen einerseits verstehen, was die Bevölkerung macht und wie die tickt und eben genau zu den Institutionen, die da auch eine Rolle spielen, die ja in so einem Großflächenkriegsszenario, die zivilen Institutionen völlig außer Kraft gesetzt werden. dieser asymmetrische Krieg, ne, wo eben halt die Zivilbevölkerung vorhanden ist und die Zivilbevölkerung aber auch verdächtigt wird, vielleicht der Gegner zu sein. Ne? Also genau darum geht es sozusagen, die Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen, die Bevölkerung zu verstehen und in so einem Dreistritt auch dadurch mögliche aufständische Separatisten oder wie auch immer die entsprechenden Feinde dann genannt werden, sozusagen ausfindig machen zu können, von der restlichen Bevölkerung zu isolieren, um sie dann im letzten Schritt militärisch bekämpfen zu können. Dafür braucht es aber die entsprechenden Infos, weil sonst fängt man an, flächendeckend die gesamte Zivilbevölkerung zu bekämpfen und macht sich damit mehr Feinde, als dass man irgendwie Boden gewinnen würde. Und genau an dieser Schnittstelle zwischen Zivilbevölkerung und Militär arbeiten halt diese Semikommandos. Und die sind relativ klein, 10 Soldaten habe ich in deinem Text gelesen, und die machen dann ein Lagebild. Also in den Auslandseinsätzen relativ kleine Grüppchen, also manchmal auch nur 2-3 Soldatinnen und Soldaten, die dann in einem entsprechenden Auslandseinsatz zurzeit sind. Und die machen dann aber halt eine Patrouille, also nicht nur die 3, sondern da kommen dann schon noch entsprechend bewaffnete Soldaten mit. Aber die fahren dann in das entsprechende Dorf X, um da mit dem Schulleiter, dem Dorfältesten und den Leuten von der Polizeistation zu sprechen und sich da sozusagen ein Bild zu machen, was ist da gerade los, wie geht's den Leuten, was brauchen die, wo sind die vielleicht auch verärgert, was wissen die über feindliche Aktivitäten in der Gegend. Und dann haben die entsprechende Computersysteme, wo die all ihre Informationen eintragen und das sozusagen zu einem größeren Lagebild zusammenführen, wie es denn gerade in der Zivilbevölkerung so tickt. Diese Konsequenz an dieser tollen Gespräche ist dann nur, dass die Bundeswehr oder die NATO eben mehr Infos hat im Endeffekt, aber nicht, dass jetzt, wenn der Schulleiter sagt, unsere Klos sind kaputt, dass die Klos ganz werden. Da kann auch mal rauskommen, dass die Klos ganz werden oder dass es einen Brunnen gibt oder sowas, aber das Ziel der Übung von, also sowohl der Übung als auch den Einsätzen in Afghanistan hat man es ja besonders deutlich gesehen, zum Beispiel ist, dass das Militär ein besseres Bild kriegt und keinesfalls, dass es der Bevölkerung um jeden Preis besser geht. Im zweiten Teil des Interviews mit Martin nach der Musik betrachten wir, was die zivil-militärische Zusammenarbeit, kurz ZMZ, für unsere Gesellschaft bedeutet. ZMZ-Soldaten, die gibt es nur seit 2003 im Endeffekt. Und war da Nienburg immer der Hauptstandort? 2003 ist dieses CIMIC-Bataillon für die Auslandseinsätze aufgebaut worden und ist dann Stück für Stück ausgebaut worden in mehreren Stufen. Und seit 2013 ist es dann jetzt dieses Zentrum zivil-militärische Zusammenarbeit, wo 300 Soldatinnen und zivile Angestellte arbeiten, und hat aber auch 2013 den Auftrag noch erweitert, nicht mehr nur für die Auslandseinsätze und die entsprechende Ausbildung dafür zuständig zu sein, sondern seit 2013 jetzt auch der zentrale Ausbildungsstandort für die zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland zu sein, also die seit 2006/2007 aufgebauten ZMZ-Strukturen in Deutschland sozusagen auszubilden, von den Leuten, die in den Landeskommandos der Bundeswehr in den Länderhauptstädten sitzen und da die Lage sondieren, bis zu den Reservistinnen und Reservisten, die in den Kreisen und Städten als ZMZ-Kommandos vor Ort sozusagen aktiv sind. Und dann sind Einsatzmöglichkeiten für die Bundeswehr im Inneren dann so wie Amoklauf und Sprengstoffbedrohung oder so Sachen dann im Endeffekt, ne, die von dort gesteuert werden? Diese zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland ist sozusagen immer auch der Link zu den Inlandseinsätzen, also die Vorbereitungs- und Koordinationsgremien für die Inlandseinsätze der Bundeswehr. Und nach dem Amoklauf 2016 in München hat der General, der für die gesamte Streitkräftebasis zuständig ist, das ist der Bereich der Bundeswehr, wo auch die gesamte zivil-militärische Zusammenarbeit und alles, was mit den Inlandseinsätzen zusammenhängt, geführt wird, hat in einem Interview in der Süddeutschen gesagt, es wäre doch sozusagen angesagt, jetzt mal mitzuplanen, die Feldjäger für Terrorlagen in Deutschland auch mit einzuplanen, weil im Ausland würden die ja eh Aufgaben übernehmen, die der deutschen Polizei ziemlich ähnlich kommen und wären dazu dann aber noch in der Lage, als Objektschützer für Straßensperren und die Koordination, Kontrolle von Bewegungen in Stadtteilen zum Beispiel, das zu organisieren und hätten ja auch gepanzerte Fahrzeuge und könnten mit so Sprengstoffbedrohungen umgehen. Und deswegen wäre das doch mal an der Zeit, das auch für Inlandseinsätze einzuplanen. Ist jetzt noch nicht auf der Tagesordnung, aber mit so Übungen wie letztes Jahr, der GTEX-Übung, wo Polizei und Bundeswehr die bessere Koordination geübt haben, also auch wieder zivil-militärische Zusammenarbeit, steht das mal wieder auf der Kippe, ob das nicht im äußersten Extremfall auch passiert. Und das Schmiermittel ist dafür diese zivil-militärische Zusammenarbeit? Das sind die Soldaten im Inland- oder im Auslandseinsatz immer in den entsprechenden zivilen Gremien sitzen oder mit denen zumindest permanent Kontakt halten. Und wenn man sich schon mal kennt, dann ist der fließende Übergang vom Zivilen ins Militärische leichter. Dann sitzt halt der Soldat von dem Verbindungskommando schon im Katastrophenstab drin, wo für den Katastrophenfall die Einsätze geplant werden und sagt dann halt, wie sieht's denn aus? Wir haben da noch 100 Leute, die dieses und jenes können. Wir haben doch noch diese Feldjäger, wollt ihr die nicht haben? Und dann laufen die Drähte da sozusagen direkt. Und die Hürden, die mal im Grundgesetz und folgenden Gesetzen eingebaut wurden, die werden da quasi auf der Arbeitsebene angekratzt bis umgangen. Nach der Bundeswehrkapelle, die dann beim Stadtfest spielt, kommt dann die ZMZ so ein bisschen, ne? Genau, es ist ja auch in verschiedensten Funktionen schon passiert. Also beim G7-Gipfel in Elmau in Bayern oder sozusagen ganz früher Fall während der WM 2006 und während dem 8-Gipfel 2007 in Rostock. Da sind genau diese ZMZ-Strukturen schon an verschiedensten Stellen aktiv gewesen. Und dann sind ja auch so Sachen dabei rausgekommen, dass über ein Protestcamp da beim G8 2007 Bundeswehrjets Luftaufnahmen von diesen Protestcamps gemacht haben und sowas. Die Strukturen funktionieren wunderbar und es wird dann halt an der politisch-juristischen Grenze zum bewaffneten Inlandseinsatz immer entlang gearbeitet und die Grenze da ausgeweitet. Diese Kaserne da in Nienburg, die ist dann so eine internationale NATO-Struktur, die dieses NATO-Marine-Hauptquartier in Rostock oder dieses Logistikkommando in Ulm und in Hartheim diese NATO-Gefechtsstand. Also dass sich das, hängen die dann direkt zusammen, diese Standorte? Kann man sich nicht wie eine Struktur vorstellen, aber die NATO befindet sich ja gerade auch in einer Umstrukturierung und hat seit mehreren Jahren jetzt im Baltikum und in Polen dauerhaft Truppen stationiert und baut gerade diese schnelle Eingreiftruppe auf, die 2019 das erste Mal voll aktiv sein soll. Und in diesem ganzen Rahmen der Aufrüstung der NATO und der Verlagerung des Fokuses von Einsätzen wie in Afghanistan zurück zu einer Bündnisverteidigung mit einem klaren Gegenpol in Russland auch, werden neue Kommandos gerade aufgebaut im NATO-Rahmen Und da spielt Deutschland als zentraler militärischer Akteur in der EU und aber auch mit einer geografisch zentralen Lage eine große Rolle, dass dann eben genau das Kommando der NATO für Missionen in der Ostsee in Rostock gerade angesiedelt wurde, in Ulm dieses Logistikkommando der NATO, was halt die gesamten militärischen Transporte und den Aufmarsch Richtung Osten koordinieren soll, wenn der denn stattfindet. Und so ein Gefechtsstand für Spezialeinheiten, also wo im Prinzip große Zelte mit Computerinfrastruktur für eine Führung von einem Spezialeinheiteneinsatz vorgehalten werden, die dann in ein Einsatzgebiet geflogen werden könnten. Das alles siedelt sich gerade zunehmend in Deutschland an, diese Strukturen. Und es ist eher eine Ballung von verschiedenen Teilbereichen, wo dann dieses CIMIC-Kommando auch nächstes Jahr reinfallen wird. Der Knoten, der es zusammenführt, ist beim Kommando der NATO auf höherer Ebene. Aber diese unteren Ebenen, die jeweils ihre Bereiche bedienen, werden zunehmend in der BRD gerade angesiedelt. Diese zivil-militärische Zusammenarbeit, die ihren Standort in Nienburg hat, die hat dort auch direkt ein Büro des Deutschen Roten Kreuzes in dieser Kaserne. Und ist das eine Parallelität dazu, dass im Ausland die GIZ ja oftmals sehr eng mit der Bundeswehr zusammenarbeitet, beziehungsweise auch direkt in den Strukturen der Bundeswehr im Ausland, wie zum Beispiel Mali, direkt verortet ist? Ist das so eine parallele Entwicklung der Umarmung des Militärischen um Entwicklungshilfe zum Beispiel bei der GIZ? Die Bundeswehr würde das natürlich sofort zurückweisen und die Entwicklungen sind aber tatsächlich ähnlich. Also das in Afghanistan zum Beispiel, das ist so das prägnanteste Beispiel, diese Posten der NATO in den Hauptstädten, zum Beispiel der Regionen, zum Beispiel in Kundustan, wo die Deutschen stationiert waren, nicht ein reiner Militärstützpunkt sind, sondern das Auswärtige Amt und die GIZ und irgendwelche Entwicklungshilfeorganisationen, also auch nicht staatliche Entwicklungshilfeorganisationen, die sozusagen versuchen, alle da an diesem Standort angesiedelt zu werden, um dann das gesamte Spektrum eben von der Katastrophen- und Entwicklungshilfe bis zum Militäreinsatz unter einer militärischen Oberhand sozusagen zu bespielen. Die Polizei ist ja auch in Afghanistan gewesen, um eine Polizeiausbildung zu machen. Dass das alles quasi unter ein Dach und unter eine militärische Führung gezogen wird. Auch mit schlimmen Auswirkungen in Afghanistan, weil zum Beispiel Entwicklungshelfer gar nicht mehr von NATO-Soldaten zu unterscheiden waren und dementsprechend auch angegriffen wurden und Entwicklungshilfeorganisationen sich da auch zurückgezogen haben teilweise. Und eine ähnliche Tendenz hat es hier in Deutschland, auch wenn die militärische Oberhand nicht so stark ist, aber dass das Militär sich in alle zivilen Gremien mit reinsetzt und soweit es das hinkriegt, auch zivile Institutionen einfach möglichst nah bei sich hält, um da einen direkten Draht zu haben und für den theoretischen großen Kriegsfall sozusagen gleich schon das mit bespielen zu können. Aber jetzt im Moment spielen sie das noch relativ sacht und machen diese Umarmung, aber fangen damit ganz fleißig an. Führt das dazu, dass die Bundeswehr den demokratischen Staat dann unterminiert? Na, wenn man es konsequent weiterdenkt, schon, weil halt genau die Trennung, die vorgesehen war im Grundgesetz, dass die Bundeswehr im Inland erstmal nichts zu suchen hat, eben auf der Arbeitsebene in den lokalen Strukturen permanent unterwandert wird und eine militärische Auffassung der gesellschaftlichen Situation, möglicher entstehender Krisen, militärischen Perspektive auf Naturkatastrophen, auf Migrationsereignisse und so weiter immer mehr in der Gesellschaft um sich greifen und so eine militärische Perspektive auf die Dinge ja selten eine ist, wo es um eine klar demokratische Ausrichtung und um eine Beteiligung geht, sondern auch immer um eine, die Kontrolle zu behalten. Von daher kann man das schon als schleichende Gefahr sozusagen ausmachen. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen.